Strophen vertauscht habt. Das war gewollt. Das Feuer in meiner Seele ist schon fast erloschen. Doch solange noch ein Funken brennt, habt ihr mich nicht gebrochen. Die Sonnenwende.